Reihe Gedanken zur Zeit. Hören Sie jetzt einen Beitrag von Klaus Kreimeier, Digitale Schrebergärten, die Parzellierung der Gesellschaft durch das Spartenfernsehen. Wenn in den deutschen Eigenheimsiedlungen die Hauseigentümer die Jalousien über den Blumenfenstern herunterschnarren lassen, gehen die Nachmittagsprogramme des Fernsehens ihrem Ende zu und allmählich in die Werbeblöcke des Vorabends über, dann in die Hauptnachrichtensendungen des Abendprogramms. Die Jalousien sind wie ein Schnitt in die Zeit, der mit den spiegelnden Flächen der Fenster auch die Lichtflecke der Fernsehgeräte in den Wohnzimmern dem Blick des Vorübergehenden entzieht. Die Eigenheime verwandeln sich nun in von außen nicht einsehbare Fernsehburgen, die ohne Verbindung zueinander, getrennt durch Jägerzäune und sorgsam abgezirkelte Grünflächen, nebeneinander stehen. Kein Laut dringt aus ihnen heraus. Nur die blau zuckenden Lichtstreifen in den Ritzen der Jalousien schicken ihre nervösen Signale wie kodierte Nachrichten ins stille Land, als wäre jedes der kleinen Häuser eine Sendestation und jedes Fernsehgerät ein Morseapparat. Wir wissen wenig darüber, was in den deutschen Fernsehburgen und in den Nervensystemen ihrer Bewohner vor sich geht. Die empirische Zuschauerforschung, die von soziologischen Instituten, zum Teil auch von den Fernsehanstalten selbst betrieben wird, vermittelt uns Daten, deren Aussagekraft das Elementarwissen über den Zuschauer als Marktfaktor kaum übersteigt und zudem höchst umstritten ist. Die Kulturkritik und das Feuilleton halten für die Masse der Fernsehteilnehmer allenfalls mitleidsvolle Injurien parat. Aus ihrer Sicht sind wir alle Couch-Potatoes, TV-Junkies, bildersüchtig bis zur intellektuellen Unselbstständigkeit, Dauerglotzer, die mit offenem Maul auf die Mattscheibe starren und die bunten Fetzen, die über die Glasfläche huschen, für pure Wirklichkeit halten. Hätten die Fernsehverantwortlichen auch die Verantwortung für unsere Gene übernommen, so ginge derzeit mit uns eine anthropologische Mutation vor. Unsere schleichende Umwandlung von allseitig neugierigen, zerstreut in alle Richtung guckenden und mal oberflächlich, mal brennend interessierten Zeitgenossen zu Spartentieren, deren Intelligenz auf ganz bestimmte Signale, auf sorgsam abgegrenzte oder, wie die Wissenschaftler sagen, distinkte Programme abgerichtet werden soll. Die Vereinigten Staaten sind ein Land, in dem der Individualismus schon immer die erste Geige gespielt hat, war kürzlich in einer Medienbeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen. Vielleicht ist diese Tendenz nirgendwo deutlicher zu beobachten als im amerikanischen Kabelfernsehen, das sich innerhalb weniger Jahre zu einem Supermarkt von Spezialprogrammen entwickelt hat. So gut gelaunt kommentieren industrienahe Fachleute die Entwicklung in den USA, wo der TV-Konsument schon heute zwischen mehr als 70 Spartenkanälen wählen kann. Die großen Nachrichtenprogramme wie CNN und das Gerichtsfernsehen Court TV gar nicht mitgerechnet. Die mediale Rasterfahndung nach den letzten noch nicht eingefangenen Zuschauern wird vervollkommnet. Den herumstreunenden Aufmerksamkeitspotenzialen in der Gesellschaft sollen feste Behausungen zugewiesen werden. So haben sich die Spielfilmkanäle inzwischen weiter spezialisiert und ihr Publikum zum Beispiel in Liebhaber klassischer Hollywood-Filme, in Western-, Horror- und Porno-Fans aufgeteilt. Ähnlich wie die Musiksender, die sich rund um die Uhr an Jazz-, Country-Music oder auch Konzertfreunde wenden oder für den Kulturbürger Opern- und Ballettdarbietungen mit Museumskunst mischen. Home Shopping und Home Banking sind als Service in der Regel inbegriffen und der Ausdruck Junkie ist längst in den Fachjargon eingegangen. Die Wunschvorstellung, dass der unsichere Kunde auf der Couch mit seinem notorisch zerstreuten Blick buchstäblich an der Nadel hängen werde, wenn er erst einmal in seinen Spartenkanal geschlüpft ist, ist fester Bestandteil der Ideologie jener, die mit den Spezialkabelsendern schon heute Milliardenumsätze machen. Zusammen mit den Telefongesellschaften und den Verfechtern des interaktiven Fernsehens propagieren sie eine gemeinsame Perspektive, das computergestützte Endgerät, dessen Benutzerfläche den traditionellen Fernsehbildschirm verdrängen und schließlich überflüssig machen wird. Das Gemeinwesen gerät in den Feinraster. Es wird nicht nur in soziale, religiöse und ethnische Gruppen, sondern auch in Altersklassen, Berufs- und Bildungsschichten, in genetische und geschlechtsspezifische Abteilungen sowie in Hobby- und Bastelvereine aufgeteilt, um eine flächendeckende Programmversorgung zu gewährleisten. Eine Schleppnetzfahndung ist im Gang, die in der Lage ist, auch die sogenannten randständigen Interessen und zentrifugale Aufmerksamkeiten zu integrieren. Das Paradoxe dieser von medienökonomischen Interessen diktierten Strategie besteht darin, dass sie die nicht mehr überschaubare Totalität der Gesellschaft aufsplittert und bis in Kleinstsegmente parzelliert, um sie letztlich als Ganzes wiedererstehen zu lassen, zumindest als Summe aller bestehenden und noch einzurichtenden Fernsehprogramme und der dispersen Zuschauerschichten, die von ihnen beliefert werden. In Deutschland führen Spezialkabelkanäle wie der Nachrichtensender NTV zwar noch ein Schattendasein, aber zurzeit liegen bei den Landesmedienanstalten etwa ein Dutzend Anträge für neue Spartenprogramme vor. Bertelsmann und Kanal Plus planen eine gemeinsame Schiene für Fernsehdokumentationen. Pro7 will mit einem Spielfilm- und Serienkanal Zuschauer ab 40 Jahren erreichen. Der Bauer Verlag bereitet mit Sun TV eine televisuelle Vermarktung seiner Regenbogenmagazine vor. Daneben sind Kinder, Reise, Wetter sowie weitere Musikkanäle im Planungsstadium. Allmählich, aber unverkennbar, verändert sich unter dem Druck dieser Entwicklung und der allgemeinen Kommerzialisierung auch die Struktur der traditionellen Vollprogramme. Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Grand-Slam-Turniere liefern uns auf der Sportschiene schon heute den Vorschein einer nahen Zukunft. Die Strategie der UFA Bertelsmann, die Rechte an der Übertragung großer Sportereignisse zu erwerben und meistbietend weiterzuverkaufen, hat aus Sat.1 zumindest zeitweilig einen Bundesliga-Kanal und aus RTL2 einen Tennissender gemacht. Und Leo Kirch demonstriert, wie sich die Fernsehlandschaft verändert, wenn er Sender gründet oder deren Gründung mitfinanziert, um ihre Programme mit den Spielfilmen aus seinen Archiven zu füllen. Doch auch das ARD- oder ZDF-Programm aus Anlass eines Heinz-Rühmann-Gedenktages oder die Gesamtzahl der täglichen Tiersendungen in sämtlichen Kanälen können ohne weiteres als Vorformen des Spartenfernsehens bezeichnet werden. Im Zuge des Umbaus unserer Medienwelt müssen die herkömmlichen Programmsysteme nicht einmal zerschlagen werden, wie es Bayerns Ministerpräsident Stoiber mit Blick auf das erste Programm der ARD fordert. Sie werden sich vielmehr selbst auflösen, das heißt in ihre Bestandteile auseinanderfallen. Wie der Mensch auf der Couch auf seine Umpolung zum Spartenmenschen taktisch und strategisch reagieren wird, ist schwer vorauszusagen. Die Klage über die unaufhaltsame Parzellierung der Gesellschaft, über Individualisierung und Atomisierung ist naheliegend. Verdächtig ist nur, dass die Programmbetreiber diese Entwicklungen mit denselben Mitteln fördern, mit denen sie sie zu bekämpfen vorgeben. Ratgeber- und Service-Sendungen, verbrauchernahe und kundenorientierte Programmangebote teilen das Publikum in Freunde des guten Essens, Hobbybastler oder solche Leute ein, die ohnehin schon den ganzen Tag in Kaufhauskatalogen oder Reiseprospekten wühlen und nun ihren Informationsbedarf auch im elektronischen Kiosk befriedigen sollen. Versprochen werden Glaubwürdigkeit und Informationsqualität. Aufgeklärte Werbung für mittelständische Käuferschichten, die wiederum nach spezifischen Interessen sortiert werden. Ob junge Eltern oder alleinstehende 40-Jährige, ob rüstige Vorruheständler oder jene neuen Alten mit ihren neuen Erwartungshaltungen, es gibt kaum eine gesellschaftliche Gruppe oder Untergruppe mehr, die nicht mit einem spezifischen, gegenüber dem Rest der Gesellschaft abgeblendeten Selbstverständnis ausgestattet und mit konsumorientierten Spartenmagazinen überzogen wird. Alle diese Magazine sind Vorformen des Sparten- oder Zielgruppenfernsehens. Wir werden durchnummeriert und in die digitalen Schrebergärten einer schon heute greifbar nahen Medienzukunft gepfercht. Der Zuschauer ist der Verbraucher und der Verbraucher ist der Zuschauer. Er muss nur bereit sein, sich zu Welt und Wirklichkeit als Konsument, als Endabnehmer der Dinge und ihrer Fernsehabbilder zu verhalten. Vielleicht aber wehrt sich der Zuschauer gegen die Rolle des Endabnehmers überhaupt. Sämtliche Talk-, Versöhnungs- und Bitte-melde-dich-Shows, sämtliche Boulevard- und Ratgebermagazine decken ihn mit dem Kummer der Mitmenschen ein. Sie überschütten ihn, um es mit einem schönen Wort von Peter Sloterdijk zu sagen, mit Sorgenagitation. Jeder versucht, Medium zu sein, Endabnehmer sind immer die anderen, sagt Sloterdijk mit leicht tadelndem Unterton. Aber möglicherweise ist dies gerade die Rettung des Bildschirmverbrauchers. Die Rolle des Endabnehmers von Unglück abweisen und das eigene Missgeschick im Spiegel der Mitmenschen als Gaudium genießen zu können. Der zerstreute Blick des Fernsehzuschauers ist auch ein böser Blick. Vor allem, er ist unberechenbar und erhält wenig von Moral. Im Imaginären und Virtuellen, In der Welt der Fantasie und der ungezügelten Wünsche kann er ganz bei sich selbst sein und seine Präsenz beweisen. Doch wenn die Wirklichkeit, wenn Tatsachen, Sorgen, Lebenshilfen oder die Appelle der Werbung auf ihn eindringen, zieht er sich womöglich aus der Affäre und zeppt sich in ein anderes Programm. Von allseitiger Verbindlichkeit scheint nur noch der Fernsehdauertalk über Sex und Liebe. Er allein scheint der Atomisierung der Gesellschaft standzuhalten. Doch in einer Kultur, die beträchtliche Energien investiert, um den Anschein zu erwecken, es habe ein Leben jenseits der Tabus begonnen, wirkt sich das demokratische Gerede über die Liebe zerstörerisch aus. Es zerlegt seinen Gegenstand und das Faszinosum, das er einmal darstellte, in seine Einzelteile, bis ein Punkt erreicht ist, an dem sich alle Beteiligten fragen müssten, wovon eigentlich die Rede ist. Eben diese Frage jedoch nicht stellen, weil die alten Fesseln noch immer wirksam sind. Eine radikalere und subtilere Tabuisierung des Erotischen als durch seine inflationäre Thematisierung ist schwerlich denkbar. Mit einigem Recht befürchtet Baudrillard, wir könnten uns auf einen Zustand zubewegen, in dem wir in der seltsamen Überzeugung, sexuell befreit zu sein, die Sexualität überhaupt zur Disposition stellen. Man balanciert nicht mehr zwischen Begehren und Genuss, sondern zwischen genetischer Formel und sexueller Identität, die noch zu finden wäre. Baudrillard prognostiziert eine neue erotische Kultur, die unablässig nach Selbstdefinitionen sucht. Der moderne Mensch quält sich mit Fragen. Bin ich sexuiert? Welches Geschlecht habe ich? Ist Sex überhaupt notwendig? Worin liegt der Geschlechtsunterschied? In diesem undefinierten Zustand wisse niemand, woran er ist. Auch die Differenz zwischen den Geschlechtern sei nur eine Gewissheit auf Zeit. Von Befreiung kann keine Rede sein, aber niemand will hinter die Grenzlinie, die angeblich von der sexuellen Revolution gezogen wurde, zurückfallen und niemand hat eine Vorstellung von neuen Modellen, welche die obsoleten libidinösen Fixierungen und die gegenwärtige Konjunkturphase des Intimen ablösen könnten. In diesen Hiatus bricht das Fernsehen ein. Ein Medium, das Erotik negiert, indem es über sie redet und nach der bewährten Methode der Rasterfahndung jedem seinen Code, jedem seine Formel zuweist. Den Hetero-, den Bi- und den Homosexuellen, den Päderasten und Onanisten, den Fetischanbetern und der sadomasochistischen Gemeinde, den Oral- und den Anallobbyisten. Jedem ein Magazinbeitrag, eine Filmeinspielung, eine Talkrunde, ein Telefoninterview, eine Blitzumfrage, eine demoskopische Erhebung. Eine Öffentlichkeit des Intimen, die unentwegt gesellschaftliche Selbstreflexion auf der Grundlage der elektronischen Datenverarbeitung simuliert und dabei die Einsamkeit der Individuen vermutlich vertieft. Im kommenden Jahr wird es im amerikanischen Fernsehen 3 Spartenkanäle geben, die sich ausschließlich mit den Problemen von Eltern befassen. 2 weitere, die sich an Singles richten. Seit einem halben Jahr sendet der Kanal America's Talking 24 Stunden am Tag nur Talkshows, televisuelles Gerede, das sich vorwiegend mit den Problemen sexuell frustrierter oder auf irgendeine Weise in der Liebe verunglückter Mitmenschen beschäftigt. Es handelt sich um sogenannte Audience Participation Shows. Nicht nur das Studiopublikum, sondern auch der Fernsehzuschauer kann sich einschalten und den leidgeprüften Zeitgenossen vor der Kamera seinen Rat zuteilwerden lassen. Umgekehrt ist ihm psychiatrischer Beistand sicher, wenn er zur Primetime, also zur besten Sendezeit, unter dem Motto »Bin ich verrückt geworden?« Aufschluss darüber begehrt, ob er im allgemeinen Sextaumel womöglich den Verstand verloren hat. Da alle Themen bereits im Spartenraster erfasst sind, wird schließlich der Zuschauer selbst zur Sparte, mitsamt seinen psychischen Verklemmungen und erotischen Wunsch- und Angstträumen. Amerika zeichnet den Weg vor. Für jeden genetischen Code ein eigener Fernsehkanal. Zu guter Letzt, sagt Baudrillard, wird weder weiblich noch männlich übrig bleiben, nur die Vermehrung individueller Geschlechter, die sich ausschließlich auf sich selbst beziehen und die sich wie autonome Unternehmen selbst verwalten. Aus der Sendereihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Klaus Kreimeier, Digitale Schrebergärten, die Parzellierung der Gesellschaft durch das Spartenfernsehen.